Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Es klingt erstmal sehr verlockend. Ein Geldbetrag, der all meine Grundbedürfnisse abdeckt, vielleicht so 1000 Euro, einfach so jeden Monat auf mein Konto. Ein Leben lang, ohne Bedingungen. Das würde die Gesellschaft radikal verändern, wäre eine große Umverteilung und erschreckt entsprechend erstmal viele. Die Schweizer entschieden sich 2016 in einer Volksabstimmung dagegen und auch die Finnen haben ihr Experiment mit dem Grundeinkommen mit 2000 Arbeitslosen vorzeitig beendet. Wenn es auf der politischen Ebene, also an Mehrheiten, mangelt, warum dann nicht selbst ein Grundeinkommen einführen, haben sich Aktivisten aus Berlin gedacht und sind damit seit 4 Jahren sehr erfolgreich. Sie haben nun das 200. Grundeinkommen finanziert. Ina Hildebrand hat mit einer Gewinnerin telefoniert. Ja, erstmal kann man das ja gar nicht glauben, dass das geklappt hat. Überwältigt, man hat sich gefreut und ja, bis dann das erste Mal das Geld auf dem Konto war und dann konnte man es erst eigentlich so richtig glauben. Als Kerstin Holtke im Juli auf ihren Bankeinzug schaute, standen dort plötzlich 1000 Euro. Einfach so. Weil sie ausgelost wurde von der Initiative Mein Grundeinkommen. Seit knapp 4 Jahren verlost der Verein über seine Online-Plattform bedingungslose Grundeinkommen. Kerstin Holtke ist eine von mittlerweile 200 Gewinnerinnen. Was die mit dem Geld tun, kann jeder selbst entscheiden. Ja, mein großer Traum war schon immer, einen eigenen Blumenladen halt zu haben. Das hatte ich dann auch damit bei dem Grundeinkommen mit eingetragen. Man muss dann ja so einen kleinen Wunsch oder so äußern. Und ja, den werden wir jetzt verwirklichen. Ohne die zusätzlichen 1000 Euro pro Monat hätte die Niedersächsin das Risiko wohl nicht auf sich genommen. Man ist dann ja so ein bisschen, ich sag mal, zurückhaltend oder so ein bisschen vorsichtig. Man überlegt viel und jetzt, wo wir das Grundeinkommen haben, kann man das natürlich noch alles ein bisschen besser verwirklichen. Man kann sich noch eine Angestellte leisten und ist dann so ein bisschen beruhigter, sag ich mal. Finanziert wird das Ganze per Crowdfunding. Das heißt, auf der Plattform von Mein Grundeinkommen spenden derzeit freiwillig jeden Monat rund 70.000 Menschen, damit andere ein Grundeinkommen erhalten. Selbst etwas spenden, um sich zu bewerben, muss man nicht. Eines der ersten Internetkommentare war, eher friert die Hölle zu, als dass Menschen bedingungslos Geld für andere spenden. Und dann war es so, dass wir wirklich monatelang mehr Geldgeber hatten als Menschen, die das Grundeinkommen gewinnen wollten. Michael Bohmeier ist der Initiator von Mein Grundeinkommen. Dank der anhaltend großen Resonanz können inzwischen rund 10 Grundeinkommen pro Monat verlost werden. Und auch das Team um Bohmeier ist auf über 20 Mitstreiter angewachsen. Die Idee war nie, es so groß zu machen, aber ich habe einfach persönlich Fragen ans Grundeinkommen. So, ich glaube, wir brauchen dringend neue Lösungen für diese großen Probleme, die diese Gesellschaft hat. Digitalisierung, ökologische Krise, die Gesellschaft, die immer mehr gespalten wird, die Demokratiekrise. Für all das hat die Politik gerade keine Antworten und ich habe die Vermutung, dass es viel mit Ängsten zu tun hat und viel mit Existenzängsten. Und das Grundeinkommen könnte da eine wahnsinnig gute Antwort drauf sein. Und ich weiß es aber natürlich auch nicht, wie es wirkt. Und deswegen möchte ich mir einfach meine Neugier befriedigen und meine Fragen beantworten. Und deswegen sammle ich mit diesem Experiment zusammen mit dem Team Indizien, wie so ein Grundeinkommen wirken könnte, damit wir nicht noch 50 Jahre auf die Politik warten müssen. Teil dieses Freilandversuches ist auch Corinna Crusius. Die Sozialarbeiterin hat die 12 Monate Grundeinkommen gerade hinter sich. Kürzer getreten im Job ist sie nicht. Im Gegenteil, sie machte eine Fortbildung zur Familientherapeutin und bekam neue Perspektiven. Ich arbeite ja stundenmäßig genauso viel wie vorher. Ich lebe in der gleichen Wohnung. Die Familie hat sich nicht verändert. Die Fortbildung kam dazu und so ein Gefühl, eher so ein positives Denken durch das Vertrauen der anderen und das Geschenk, das ich bekommen habe, auch dieses eher so vom Positiven ausgehen. Also wenn man Freiheit hat, sich für bestimmte Dinge zu entscheiden, dass da ja nur was Gutes bei rauskommen kann. Jetzt, nach Ende ihrer Grundeinkommenszeit, will Corinna Crusius sich dieses positive, freie Denken erhalten. Auch ohne das zusätzliche Einkommen. Doch, es hat nicht aufgehört. Das war so auch, wo ich dachte, oh, was ist, wenn es das Grundeinkommen dann nicht mehr gibt? Verändert sich dann auch wieder meine Gedanken? Das haben sie nicht getan. Und ich denke, es liegt auch daran, dass ich ein ganzes Jahr ja da tatsächlich damit beschäftigt war, Wie ist es eigentlich? Wie geht's mir? Wie würde es anderen gehen? Wie würde sich das vielleicht gesellschaftlich auswirken? Und so eine Einstellung, sage ich jetzt mal, oder Haltung, die sich ja verstärkt hat, die ist dann nicht einfach weg, nur weil das Geld fehlt, weil ich das ja wirklich fühle und das meine Überzeugung trifft. Erfolgsgeschichten wie diese finden sich zahlreich auf der Plattform von Mein Grundeinkommen und bestätigen die Arbeit des Vereins. Aber ein Grundeinkommen für alle, statt für 200, künftig für 80 Millionen Menschen? Utopisch, nicht finanzierbar und überhaupt, wer arbeitet dann noch? Ich glaube, ein Grundeinkommen ist total praktikabel. Was wir mit unserer Arbeit leisten, ist einfach nur die Berührungsängste mit der Idee des Grundeinkommens abbauen. Denn so ein Grundeinkommen klingt vielleicht utopisch, ist es aber eigentlich gar nicht. Gucken wir zum Beispiel mal unser Hartz-IV-System an, was ja eigentlich das Gegenteil von einem Grundeinkommen ist. Es hat eine Bedürftigkeitsprüfung, es ist nicht für jeden. Aber es sind eben mit Miete, Krankenversicherung und dem Geld, was man kriegt, auch knapp 1000 Euro. Aber es ist eben nicht bedingungslos, sondern wir leisten uns einen riesigen Staatsapparat, weil wir glauben, es gibt Leute, die, wenn sie nicht unter Druck stehen würden, nicht mehr arbeiten würden. Das lässt sich allerdings statistisch gar nicht wirklich beweisen und diese Sanktionen, die es da gibt, sind auch kontraproduktiv. Aber wir haben eben kein Vertrauen in die Menschen, sondern stattdessen gängeln wir sie. Und wenn wir das uns einfach sparen würden, diesen Apparat, dann würden wir diesen Menschen Mut und Hoffnung zurückgeben. Und ja, vielleicht gäbe es ein paar wenige, die dann nicht mehr arbeiten würden. Aber das tun ehrlich gesagt einige auch heute schon und daran wird sich in keinem System was ändern. Nicht ausruhen, sondern weiter experimentieren, lautet die Devise von Michael Bohmeier und seinem Team. Angespornt von den Entwicklungen der vergangenen 4 Jahre, möchten sie mit Mein Grundeinkommen nun den nächsten Schritt wagen. Bisher gab es keine wissenschaftliche Begleitung zur Frage, wie das Grundeinkommen das Leben der Menschen verändert hat. Das soll sich im nächsten Jahr ändern. Es haben mittlerweile vom Baby bis zur Rentnerin, vom Obdachlosen bis zum Beamten die verschiedensten Menschen gewonnen und da kommen immer wieder neue spannende Geschichten dazu. Aber trotzdem ist jetzt langsam der Punkt, wo wir von diesen Einzelfallgeschichten mal zu einer kollektiven Wirkungserforschung kommen müssen. Und da gibt es eine ganz konkrete Idee. Wir wollen das erste zivilgesellschaftlich organisierte Pilotprojekt zum Grundeinkommen machen, wo wir nicht mehr Geld on top für ein Jahr verschenken, sondern ein dauerhaftes, echtes Grundeinkommen in eine Gruppe geben. Also wahrscheinlich wird es eine Gruppe aus 100 Menschen mit Armen und Reichen gleichmäßig verteilt, die sich gegenseitig Grundeinkommen garantieren über einen Zeitraum. Und dann finden wir heraus, was verändert sich? Bleiben die Armen arm? Geht die Mittelschicht noch arbeiten? Haben die Reichen noch weiterhin Lust beizutragen? Und was verändert sich eigentlich bei denen, wenn sie plötzlich die Chance haben, eine neue Solidarität zu leben mit diesem Modell? Das wollen wir rausfinden und das soll dann auch wissenschaftlich begleitet werden, sodass wir wieder ein paar neue Indizien kriegen, wie Grundeinkommen denn nun wirken würde. Michael Bohrmeier von dem gemeinnützigen Verein Mein Grundeinkommen, der schon 200 Menschen dieses Grundeinkommen von 1.000 Euro für ein Jahr ermöglicht hat. Den Link finden Sie auch auf deutschlandfunkkultur.de. Ina Hildebrand hat mit ihm gesprochen und wir haben ja gerade schon gehört von unserem jetzigen Grundeinkommen. Das ist ja Arbeitslosengeld 2 oder Sozialhilfe, aber das ist eben mit einem riesigen Staatsapparat verbunden, mit Kontrollen, mit Sanktionen. Warum? Das erklärte kürzlich aus dem Vorstand der Bundesagentur für Arbeit Valerie Halsböhr der Schweriner Volkszeitung. Ganz klar, ohne Sanktionen geht es nicht. Die Gesellschaft würde es nicht akzeptieren, wenn es keinerlei Druck mehr geben würde. Wie soll man den Menschen, die für kleines Geld zur Arbeit gehen, erklären, dass andere, die sich nicht anstrengen, netto fast das Gleiche in der Tasche haben? Deshalb ist es richtig und wichtig, bei Hartz-IV-Empfängern Mitwirkungspflicht einzufordern. Das geht nicht ohne Sanktionen. Sanktionen sollen also die Mitwirkung sicherstellen und Mitwirkung muss auch anstrengend sein. Sonst sind die Menschen sauer, die trotz Arbeit auch nur wenig Geld zum Leben haben. So lese ich das zumindest aus den Äußerungen von Valerie Halsböhr von der Bundesagentur für Arbeit. Aber was bedeutet das für die Menschen in diesem Kontroll- und Sanktionssystem? Das sind fast 8 Millionen Menschen, die hierzulande auf irgendeine Form der sozialen Mindestsicherung angewiesen sind. Anja Niels hat eine getroffen. Eine Person? Ja. Tomaten, Paprika, keine Grüne. Ein Salat, ein paar angeschrumpelte Möhren, Kartoffeln und eine Mango mit ein paar braunen Stellen. Alles landet in der Einkaufstasche der Frau mit dem dunklen Zopf und dem freundlichen offenen Lächeln. Jeden Dienstag kommt sie in diese Ausgabestelle der Berliner Tafel. Weil ich das ja brauche, unbedingt. Ein Zugewinn für uns, was uns rettet, über jede Woche hinweg. Ich bin auch dankbar, dass ich hier jeden Dienstag herkommen kann, um auch Gemeinschaft zu fühlen. Die Fürsorge, die netten Menschen, muss ich sagen. Und mir kommen manchmal wirklich mal die Tränen. Vor lauter Freude eigentlich, dass ich noch eine kleine Integration spüre. Die Frau ist knapp über 50 und will hier Beatrice Buchmann genannt werden. Dass sie seit Jahrzehnten auf Geld vom Jobcenter oder dem Sozialamt angewiesen ist und ohne die Hilfe der Tafel kaum genug zu essen hätte, sollen ihre Nachbarn nicht wissen. Sie müssen so tun, als wenn sie dazugehören. Das ist das Schlimme daran. Man geht mit wie ein Kokon aus dem Haus, dass man noch eine Würde hat. Aber die Würde hat man schon innerlich gar nicht mehr, weil man so verletzt wurde vom Amt, dass wir beweisen müssen, was wir noch haben. Beatrice Buchmann hatte nie viel. Als Zahnarzthelferin in Teilzeit verdiente sie so wenig, dass sie mit Arbeitslosengeld 2 aufstocken musste. Alleinerziehend mit Kind arbeitete sie in 55 verschiedenen Jobs, schrieb auf Drängen des Jobcenters 189 Bewerbungen, bis endlich diagnostiziert wurde, woran sie immer wieder scheiterte. Sie ist Asperger-Autistin, noch dazu mit einer schweren Augenerkrankung. Nun lebt sie von Erwerbsminderungsrente und stockt mit der Grundsicherung auf. 416 Euro überweist das Amt monatlich, abzüglich 120 Euro, die sie zuschießen muss, weil ihre Wohnung ein paar Quadratmeter zu groß und damit dem Sozialamt zu teuer ist. Bleiben knapp 300 Euro zum Leben. Dazu kommt der ganze Papierkram mit dem Sozialamt. Zweimal im Monat muss sie jetzt mit dem Fahrrad dorthin fahren. Weil eben die Papiere nicht mehr über die E-Mail verschickt werden können. Durch das Datenschutzgesetz, das ist jetzt seit Mai. Ja, dann müssen wir dann alles immer schriftlich machen und es kostet uns so viel Geld. Oder wir müssen es mit eigener Kraft, dass wir hinfahren. Und ich tue meistens halt noch die Sommermonate, nehme ich kein Sozialticket im Kauf, weil ich das auch noch sparen will. Oder muss. Die 27,50. Ich mache alle Touren mit dem Fahrrad. So spart Beatrice Buchmann 1,45 Euro pro Brief. Das läppert sich, denn sie muss jede Veränderung ihrer Kosten oder Bezüge sofort melden. Es muss bloß die Betriebskostenabrechnung kommen oder die Heizkostenabrechnung. Die kommen jeweils separat von meinem Vermieter. Oder im Juli kommen die neuesten Rentenerhöhungen. Dann macht der Sachbearbeiter einen neuen Bescheid fertig. Den neuen Bescheid muss ich wieder der Krankenkasse schicken. Die Krankenkasse macht wieder einen neuen Betrag. Und dann schicke ich diesen neuen Bescheid von der Krankenkasse wieder zu meinem Sachbearbeiter. Und in dem Moment kann er es wieder angleichen. Ich habe 3 große Ordner, die platzen schon. Ein ungeheurer bürokratischer Aufwand. Dazu kommen die Termine, bei denen sie persönlich vorsprechen muss. Denn jedes Jahr müssen alle Anträge erneuert werden. Jetzt kommt der Termin zum Entblößen. So denke ich mir das immer wieder, ne? Weil ich das ja auch alles mir bildlich vorstelle als Autist. Dann wird natürlich sehr viel gefragt. Wie viel Bargeld man zu Hause hat, finde ich schon entwürdigend ein bisschen, wenn man immer alles angeben muss, ob man Schmuck oder ob man was Geschenktes bekommen hat. Alles wird angerechnet und von der Unterstützung abgezogen. Das Kindergeld für ihren Sohn Lasse, der inzwischen volljährig und ausgezogen ist, wurde auf seine gut 300 Euro Sozialhilfe angerechnet. Wenn sie im Krankenhaus ist, wird Geld gekürzt, weil die Verpflegung in dieser Zeit vom Krankenhaus sichergestellt wird. Beatrice Buchmann darf nicht mal eine Mietgutschrift ihres Vermieters behalten, die sie bekommen hat, weil sie während einer Sanierung wochenlang ihre Küche nicht benutzen konnte. Und leider musste ich das dann als Einkommen wieder bei meinem Sachbearbeiter angeben, in der Grundsicherung. Das wurde voll angerechnet. So habe ich nicht von meinem Leiden, was ich durchgemacht habe, habe ich nicht keinen Pfennig gesehen. Noch schlimmer war es, als Lasse noch bei ihr wohnte. Als er 15 war, mussten Mutter und Sohn von knapp 800 Euro leben. Selbst wenn Lasse sich mit einem Ferienjob Geld dazu verdienen wollte, griff das Amt zu. Mein Sohn konnte dann pro Monat auf knappe 100 Euro kommen, mehr nicht. Also es wird bloß auf 100 Euro angerechnet und das war's dann. Und er selbst das Trinkgeld musste er abgeben, weil dann der Chef genau wusste, er kann mit uns so verfahren, weil wir dürfen ja nichts, keinen Cent mehr verdienen, sonst müssen wir das ja alles angeben und dann wird es wieder abgezogen. Ne? Freiheit und Unabhängigkeit gibt es für Beatrice Buchmann und ihren Sohn nicht. Bereits als Lasse mitten in der Abiturvorbereitung steckt, zwingt ihn das Jobcenter, sich zu bewerben, an Auswahlgesprächen und Tests teilzunehmen und sich vorzustellen. Da war eine Sachbearbeiterin, die hat meinen Sohn ständig eingeladen. Diese Last wird einem Schüler, der ALG 2 durch die Mutter leider in Anspruch nehmen muss, wird ihm schon angebürdet. Und in dem Moment ist er schon in einer Falle. Er war mit den Nerven am Ende. Und das müssen Sie sich mal vorstellen, ein 17-Jähriger, der dann ein Jahr lang davor so traktiert wird vom Jobcenter, dass er selbst seinen Lebensweg nicht mehr richtig schafft und diesen Abschluss. Er war schon selbstmordgefährdet. Eine Prüfung ging dann auch daneben. Für ein vollwertiges Abitur hat es nicht gereicht. Lasses Mutter macht sich Vorwürfe. Ich habe selber Schuldgefühle nochmal gehabt, dass ich in diesem Dilemma war und schon nie rauskam. Mir hat ja niemand helfen können. Zu 90% werden sie vom Jobcenter oder von der Grundsicherung werden sie nochmal seelisch krank durch den Druck. Sie dürfen keinen Fehler machen. Da wird drauf geguckt wie eine Lupe. Heute ist Beatrice Buchmanns Sohn 21, steht auf eigenen Füßen, hat eine Ausbildung zum Automobilkaufmann abgeschlossen und will jetzt noch studieren. Für sie selbst wird sich wohl nichts mehr ändern. Weil sie die Reparatur der Waschmaschine noch abbezahlen muss, lebt sie zurzeit von 80 € pro Monat. Morgen muss Beatrice Buchmann wieder zum Sozialamt. So gehe ich dann von Monat zu Monat und freue mich, dass ich zwar was habe, aber letztendlich ist es ja nicht lebenswert. Es ist nur ein Überleben. Überleben in der Ämterbürokratie. Anja Nels hat diese Frau getroffen. Und wenn man ihr so zuhört, könnte man auf die Idee kommen, dieses ganze System nochmal abzuschaffen. Weg mit Hartz IV. So wie es zum Beispiel der Landesverband der SPD in Nordrhein-Westfalen gefordert hat. Aber die SPD-Chefin Andrea Nahles, die will erstmal lediglich die Sanktionen für jüngere Arbeitslosengeld II-Empfänger abschaffen. Das grundsätzliche System soll aber erhalten bleiben, bestätigte sie im ZDF-Sommerinterview jetzt. Wir müssen da die Zugänge zu den Leistungen, zu den Rechtsansprüchen, die wir haben, für die Menschen vereinfachen. Aber es ist gleichzeitig ein Existenzminimum, was es in vielen Ländern nicht gibt. Insoweit ist es Licht und Schatten. Wir sollten darüber sachlich reden. Wir haben eine Zukunftsdebatte in der SPD eröffnet, wo wir das tun werden. Die SPD und die Hartz-Gesetze. Eine Diskussion, die entscheidend sein kann für die Zukunft der Partei. Denn erinnern wir uns, derzeit liegt sie bei knapp 20% in den Umfragen vor den Hartz-Gesetzen. Waren es doppelt so viel. Vieles hat sich verändert.